Erster danach befahl Jahwe Mose, geh zum Pharao und sag ihm, so spricht Jahwe, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mich anbeten kann. Zweiter, denn wenn du dich weigerst, sie gehen zu lassen und sie weiterhin festhältst, dritter, dann wird Jahwe dein Vieh auf den Feldern mit einer sehr schweren Krankheit bestrafen, wie Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe. Vierter, Jahwe wird aber einen Unterschied zwischen dem Vieh der Israeliten und dem der Ägypter machen, so dass kein einziges Tier der Israeliten sterben wird. Fünfter, danach setzte Jahwe eine genaue Zeit fest und sagte, morgen wird Jahwe diese Plage über das Land bringen. Sechster, am nächsten Tag geschah es, wie Jahwe gesagt hatte, das gesamte Vieh der Ägypter starb, aber kein einziges Tier der Israeliten starb. Siebter, der Pharao schickte Boten, um nachzusehen, und es stellte sich heraus, dass kein einziges Tier der Israeliten gestorben war. Trotzdem blieb der Pharao stur und ließ das Volk nicht ziehen. Achter, danach befahl Jahwe Mose und Aaron, nehmt beide Hände voll Ruß aus einem Ofen, und Mose soll ihn vor den Augen des Pharaos in die Luft werfen. Neunter, dieser Ruß wird sich dann als feiner Staub über ganz Ägypten legen und bei Menschen und Tieren im ganzen Land schmerzhafte Geschwüre verursachen. Zehnter, sie nahmen den Ofenruß und gingen zum Pharao. Dort warf Mose den Ruß in die Luft und sofort bekamen Menschen und Tiere schmerzhafte Geschwüre mit Blasen. Elfter, die Zauberer konnten Mose wegen der Geschwüre nicht entgegentreten, denn sie hatten selbst Geschwüre, genau wie alle anderen Ägypter. Zwölfter, aber Jahwe machte den Pharao stur, so dass er nicht auf Mose und Aaron hörte, genau wie Jahwe es Mose vorhergesagt hatte. Dreizehnter, danach befahl Jahwe Mose, steh morgen früh vor dem Pharao und sag ihm, so spricht Jahwe, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mich anbeten kann. Vierzehnter, denn diesmal werde ich alle meine Plagen direkt über dich, deine Beamten und dein Volk bringen, damit du erkennst, dass es auf der ganzen Erde niemanden gibt wie mich. Fünfzehnter, ich hätte meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit einer Krankheit vernichten können, so dass du von der Erde verschwunden wärst. Sechzehnter, aber ich habe dich nur deshalb am Leben gelassen, damit ich dir meine Macht zeigen kann und mein Name auf der ganzen Erde bekannt wird. Siebzehnter, du weigerst dich immer noch, mein Volk ziehen zu lassen. Achtzehnter, morgen um diese Zeit werde ich einen sehr schweren Hagel fallen lassen, wie es ihn in Ägypten noch nie gegeben hat, seit das Land existiert. Neunzehnter, schicke deshalb Leute los und bring dein Vieh und alles, was du draußen hast, in Sicherheit. Denn alle Menschen und Tiere, die draußen bleiben und nicht in ihre Häuser gehen, werden vom Hagel getötet. Zwanzigster, einige Beamte des Pharaos, die Angst vor Jahwes Warnung hatten, brachten ihre Sklaven und ihr Vieh schnell in die Häuser. 21. Wer aber Jahwes Warnung nicht beachtete, ließ seine Sklaven und sein Vieh draußen auf den Feldern. 22. Dann befahl Jahwe Mose, streck deine Hand zum Himmel aus, damit Hagel auf ganz Ägypten fällt, auf Menschen, Tiere und alle Pflanzen auf den Feldern. 23. Mose streckte seinen Stab zum Himmel aus, und Jahwe ließ Donner und Hagel entstehen, während Feuer auf die Erde fiel. So ließ Jahwe Hagel auf Ägypten fallen. 24. Es fiel ein sehr starker Hagel, und ständig zuckten Blitze zwischen dem Hagel, wie es ihn in Ägypten noch nie gegeben hatte, seit Menschen dort lebten. 25. Der Hagel tötete in ganz Ägypten alles, was im Freien war, sowohl Menschen als auch Tiere. Er zerstörte auch alle Pflanzen auf den Feldern und knickte alle Bäume um. 26. Nur in der Region Gosen, wo die Israeliten lebten, fiel kein Hagel. 27. Der Pharao schickte Boten, um Mose und Aaron zu rufen, und sagte zu ihnen, diesmal habe ich gesündigt. Jahwe hat Recht, und ich und mein Volk haben Unrecht. 28. Bittet Jahwe für mich, es ist genug mit dem Donner und dem Hagel, dann werde ich euch ziehen lassen, und ihr müsst nicht länger hier bleiben. 29. Mose antwortete ihm, wenn ich aus der Stadt gehe, werde ich meine Hände zu Jahwe ausstrecken. Dann werden der Donner und der Hagel aufhören, damit du erkennst, dass die Erde Jahwe gehört. 30. Aber ich weiß, dass du und deine Beamten euch noch nicht wirklich vor Jahwe, dem Gott, fürchtet. 31. Der Flachs und die Gerste wurden zerstört, denn die Gerste hatte schon Ähren und der Flachs hatte Knospen. 32. Der Weizen und der Spelt wurden jedoch nicht zerstört, weil sie später wachsen. 33. Danach verließ Mose den Pharao und ging aus der Stadt. Dort streckte er seine Hände zu Jahwe aus, und sofort hörten der Donner und der Hagel auf, und es regnete nicht mehr. 34. Als der Pharao jedoch merkte, dass der Regen, der Hagel und der Donner aufgehört hatten, sündigte er weiter und blieb stur, er und seine Beamten. 35. Aber der Pharao blieb stur und ließ die Israeliten nicht ziehen, genau wie Jahwe es durch Mose vorausgesagt hatte.